Gut, wir machen weiter. Preist den Herrn, nehmt die Plätze ein. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir für deine Gegenwart. Das Kostbarste überhaupt, Herr, die Präsenz, Herr, von dir selber, Herr. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du an der Tür stehst, Herr, ja, und du klopfst wirklich an jedes Menschenherz in dieser Zeit an, Herr. Auch bei denen, die dich noch nicht kennen und du möchtest wirklich mit deiner Gegenwart Einzug halten. Halleluja. Danke, dass du in uns Einzug gehalten hast, Herr. Danke, dass wir dich kennen dürfen, Jesus. Danke, dass wir deine Nähe genießen dürfen. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du hier in diesem Raum bist, Herr. Danke, dass du im Raum von jedem Einzelnen bist, der über Livestream zuschaut heute Abend, Herr. Danke, Jesus, für deine herrliche Gegenwart, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr, und wir geben dir alle Ehre für das, was geschieht und was wir erleben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass auch dieses Thema, das wir heute Abend wieder eine weitere Stunde behandeln werden, Herr, dass es uns dazu hilft, zu verstehen, in welcher Zeit wir genau leben. Halleluja. Indem wir uns anschauen, die Lehre der letzten Dinge, die sogenannte Eschatologie. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Heiliger Geist, dass du darauf bläst, dass du dein Wort lebendig machst, Herr. Weil dein Wort ist Geist und ist Leben. Und ich danke dir für dieses spannende Thema, Herr. Die Lehre von den letzten Dingen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, Frage an alle guten Glory Life Schüler. Wann hat die Endzeit begonnen? Pfingsten, kommt ihr aus der Pistole geschossen. Genau. Mit Pfingsten hat das Zeitalter begonnen, das die Bibel immer wieder als Endzeit bezeichnet. Genauer gesagt hat mit Pfingsten das Zeitalter des Heiligen Geistes begonnen. Es hat begonnen das Zeitalter der Gnade, kannst du auch sagen. Es hat begonnen das Zeitalter der Gemeinde auch mit Pfingsten. Ja, du kannst es Gemeindezeitalter nennen, du kannst es Zeitalter der Gnade nennen, du kannst es Zeitalter des Heiligen Geistes nennen. Das hat mit Pfingsten begonnen und seither leben wir in dieser Endzeit. Was die Bibel als Endzeit bezeichnet. Seither sind wir in die Endzeit eingetreten. Das ganze Alte Testament prophezeite auf diese Zeit hin, prophezeite auf diese Endzeit hin und seit 2000 Jahren leben wir darin. Aber wir leben definitiv jetzt mehr am Ende als vor 2000 Jahren. Das kannst du auch mit deinem Verstand verstehen. Halleluja. Und das Wort sagt uns, dass je näher das Ende der Endzeit kommt, umso mehr werden sich die Dinge verdichten auch, die uns auch Jesus schon vorhergesagt hat, dass in der Endzeit passieren. Und wir haben uns vor einigen Wochen bereits angeschaut, die Endzeitrede von Jesus. Und wir haben uns diese verschiedenen Punkte, ihr könnt es mal gerade einblenden, nochmal diese verschiedenen Punkte angeschaut, die Jesus in seiner Endzeitrede nennt, einfach die kommen werden oder die, ja, in denen wir bereits leben, die wir bereits erleben, weil eben mit der Endzeit kommen auch diese Dinge, Verführungen, Kriege, Kriegsgerüchte, Hungersnöte und Seuchen, ja, also auch Corona fällt darunter, Bedrängnisse für Christen, wir haben gesehen, einfach die letzten Jahrzehnte hat sich das weltweit verstärkt, auch Christenverfolgung und so weiter, Warnung vor falschen Propheten, diese Dinge verstärken, das sind die negativen Dinge, die sich verstärken zum Ende der Endzeit hin, aber gleichzeitig verstärken sich eben auch die positiven Dinge, allen voran natürlich die Ausbreitung des Evangeliums, hat sich so beschleunigt in den letzten Jahrzehnten wie nie zuvor, ja, die Wiederherstellung des Volkes Israel ist ein wichtiger Punkt, auch der jetzt nicht in dieser Endzeitrede von Jesus vorkommt, aber ich habe ihn euch bereits von der Bibel her aufgeschlüsselt, diesen Punkt, die Wiederherstellung des Volkes Israel im verheißenen Land ist ein starkes Zeichen dafür, dass tatsächlich die Endzeit zu ihrem Höhepunkt kommt und zu ihrem Ende kommt. Genauso wie die extrem beschleunigte Verkündigung des Evangeliums weltweit, ja, in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt nochmal verstärkt natürlich durch Internet, YouTube, die ganzen sozialen Medien. Es gibt keine Nation mehr auf der Welt, in der das Evangelium noch nicht verkündigt wird. Und du kannst es auch nicht mehr aufhalten. Preist den Herrn. Halleluja. Weil tatsächlich über das Internet das Evangelium in sämtliche Länder inzwischen kommt. Und nicht die extremste Diktatur kann es vollkommen verhindern. verhindern. Ja. Weil es einfach Möglichkeiten gibt, auch über Satellit und so weiter und so fort. Also die Verkündigung des Evangeliums nimmt extrem zu. Das Licht nimmt extrem zu. Die Herrlichkeit nimmt extrem zu. Wir haben gesehen, die Wiederherstellung aller Dinge, das, was Gott sagt, was die Wiederherstellung aller Dinge betrifft. Habakuk 2,14, am Ende der Zeit wird die ganze Erde davon bedeckt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Das nimmt extrem zu. Das Haus der größeren Herrlichkeit wird gebaut, mehr und mehr weltweit. Die größere Herrlichkeit beginnt sich zu manifestieren auf der Gemeinde Jesu. Das ist das Gewicht, sage ich mal, das Gewicht Gottes nimmt zu auf der Gemeinde Jesu. Und das ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass wir tatsächlich auf das Ende zugehen. Das Licht nimmt zu, ja, die Finsternis nimmt auch zu, aber gleichzeitig nimmt das Licht zu. Und entscheidend ist, in welchem Bereich du dich bewegst, nämlich in dem Moment, wo du mit Jesus unterwegs bist, in dem Moment, wo du seinem Evangelium glaubst, dann bist du herausgenommen aus dem Machtbereich der, genau, und hineingenommen in den Machtbereich des, Amen. Somit bist du im Licht und somit bist du auf der Seite der Zunahme des Lichts. Halleluja. Preist den Herrn. Und wir haben gesehen, dieses Zeitalter der Endzeit oder dieses, dieses Zeitalter der Endzeit hat gegen Ende hin noch einmal einige wichtige Ereignisse, die uns noch bevorstehen, in die wir noch nicht erlebt haben, aber die uns noch bevorstehen und die sozusagen nochmal vieles beschleunigen und verdichten werden auf das Ende hin, bis es dann schlussendlich zum Endgericht geht und zum himmlischen Jerusalem. Ja, wir haben uns angeschaut, diese sieben Ereignisse, ihr könnt mal diese sieben Ereignisse einblenden, die haben wir uns, oder habe ich euch schon mal gezeigt, diese Folie, sieben Ereignisse bis zum am Ende der Endzeit, das sind die Ereignisse, die uns noch bevorstehen. Ja, wir sind in der Endzeit, aber am Ende der Endzeit stehen uns Ereignisse noch bevor, die wir noch nicht erlebt haben. Und es ist auch wichtig, dass wir uns klar sind, dass wir sie noch nicht erlebt haben. Ja, das Erste, allen vorangeht, die Entrückung der Gemeinde Jesu. Es folgt die große Trübsal. Manche Christen denken schon, sie sind schon in der großen Trübsal. Ja. Aber das ist ein Irrtum. Ja. Egal wie schlecht deine Ehe ist, das ist noch nicht die große Trübsal. Halleluja. Egal wie garstig dein Mann zu dir ist oder deine Frau zu dir ist, das ist noch nicht die große Trübsal am Ende. Sondern das ist nochmal etwas anderes. Und wir werden heute da auch dazu kommen, zu dem Thema. Preist den Herrn. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, die große Trübsal ist noch nicht da, auch wenn du es manchmal vielleicht denkst. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann diese weiteren Ereignisse, Wiederkunft Jesu, tausendjähriges Reich, letzter Aufstand des Teufels, Endgericht, neuer Himmel und neue Erde. Das sind alles Dinge, die wir uns jetzt im Lauf dieser Lehre in den nächsten Stunden anschauen werden und zu denen wir noch kommen werden. Ich habe das letzte Mal, habe ich bereits über das Thema Entrückung gesprochen und wie ihr dieser Tabelle entnehmen könnt oder dieser Liste entnehmen könnt, bin ich fest davon überzeugt, dass die Entrückung des nächsten Ereignisses, das wir erleben werden, nicht die große Trübsal, sondern zuerst kommt die Entrückung und dann kommt die große Trübsal. Und ich habe euch das letzte Mal einige Bibelstellen auch dazu gegeben. Eine wichtige Bibelstelle zum Beispiel ist 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 12, wo Paulus darüber spricht, dass der Antichrist nicht offenbar werden kann, solange noch der da ist, der zurückhält. Und wir haben gesehen, der zurückhält, ist der Heilige Geist, der durch die Gemeinde, der in der Gemeinde wirkt, solange die Gemeinde Jesu erfüllt mit dem Heiligen Geist noch auf dieser Erde ist, kann sich das Böse nicht in vollem Maße entfalten. Und damit sage ich nicht, dass wir nicht auch in der jetzigen Zeit, und das habe ich ja bereits auch ausgeführt mit Matthäus 24, ich sage damit nicht, dass wir nicht Bedrängnisse erleben werden, verstehst du? Aber es ist noch mal eine andere Ebene, das, was in der großen Trübsal kommen wird, ist noch mal eine andere Ebene, sowohl was die weltweite Ausdehnung des Ganzen angeht, als auch was das Extrem des Ganzen angeht. Und das ist eben nur denkbar unter der Voraussetzung, dass sozusagen dieses geistliche Vakuum entsteht, durch die Entrückung der Gemeinde. Weil in dem Moment, wo die Gemeinde entrückt wird, entsteht ein geistliches Vakuum auf dieser Erde. Der Heilige Geist zieht sich sozusagen für einen Moment komplett zurück. Das heißt nicht, dass er nicht mehr wirkt dann im Nachhinein auch auf der Erde, weil die Bibel bleibt ja hier und Menschen können sich immer noch zu Jesus bekehren, auch in der großen Trübsal. Aber es ist sozusagen so, dass mit dem Beginn der großen Trübsal einfach in dieser Welt ein gewaltiges geistliches Vakuum entsteht, das Offenbarwerden des Antichristen überhaupt erst ermöglicht. Ne? Das ist das, was 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 so klar lehrt. Oder auch eine andere Bibelstelle, die ich euch genannt habe, die ganz klar einfach auch dafür spricht, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet, ist die Tatsache, dass Jesus davon spricht, dass die letzte Zeit sein wird wie die Tage Noahs. Ja, die Tage Noahs. Und wie war es in den Tagen Noahs? In den Tagen Noahs stand das große Gericht der Flut bevor, ja, so wie uns oder dieser Welt die große Trübsal bevorsteht, so stand der Welt damals die Sintflut bevor. Aber bevor Gott die Sintflut schickte, gab er seinen Gerechten, Noah war ein gerechter Mann, heißt es, er gab seinen Gerechten die Möglichkeit, in eine Arche zu gehen und dieser Sintflut zu entkommen. Und die Bibel lehrt ganz klar, dass die Arche Noah das biblische Zeichen für die Gemeinde ist. Ja, und somit ist jetzt diese Zeit, es ist sozusagen jetzt die Zeit, wo durch die Gemeinde der Ruf Noahs ausgeht. Ja, nämlich kommt in die Arche. Ja, die Flut kommt, also kommt in die Arche. Damals haben sie Noah den Vogel gezeigt und so zeigen sie manchmal heute auch dir den Vogel und sagen, ja, wir haben doch alles im Griff, ist doch alles gut. Aber weißt du, die große Trübsal kommt, die Entrückung kommt und dann kommt die große Trübsal und wer zurückbleibt bei der Entrückung, hat keine so gute Zeit vor sich. Sie wollen es vielleicht jetzt nicht wahrhaben, so wie sie es in den Tagen Noahs nicht wahrhaben wollten, aber es kommt, aber wir werden nicht mehr da sein. So wie Noah nicht in der Flut war. Also er war auf der Flut in dem Fall. Aber er wurde nicht von der Flut verschlungen. So werden wir vor der Trübsal weggenommen werden, die wir gerecht sind. Wer von euch ist gerecht? Halleluja. Es ist eine andere Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit des alten Bundes. Es ist die Gerechtigkeit in Christus. Es ist die Gerechtigkeit in Jesus. Deswegen entscheidet sich alles an Jesus. Es ist anders als zur Zeit Noahs. Da war Jesus noch nicht offenbar. Da ging es einfach um die Gerechtigkeit des Herzens. Ja, jetzt geht es um die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben und die wir in Jesus sind. Und die Gerechten, und das kannst du übrigens in der Bibel als Grundprinzip immer lesen. Gott hat den Gerechten immer vor dem Gericht den Ausweg gegeben. Er hat Lot, bevor er Sodom und Gomorra vernichtet hat, aus Sodom und Gomorra rausgeführt. Ja. Er hat eben Noah vor der Sintflut rausgeführt. Und genauso wird er die Gemeinde Jesu vor der großen Trübsal entrücken. Das ist meine feste Überzeugung. An der Stelle möchte ich aber auch vielleicht nochmal einfügen, die Frage, ob jemand an die Entrückung vor der Trübsal glaubt oder an die Entrückung nach der Trübsal, ist nicht heilsentscheidend. Okay? Das heißt, auch die Gemeinschaft in Christus wird dadurch nicht unbedingt gehindert. Das Einzige, was ich oft beobachte oder sehe, ist, dass wenn Menschen tatsächlich daran glauben, dass wir erst nach der großen Trübsal entrückt werden, ist oft so ein gewisser Fatalismus, der dadurch kommt. So nach dem Motto, alles wird, ist so wie so eine depressive Weltsicht. Alles wird eh nur immer schlimmer. Es wird ja eh alles nur immer schlimmer. Kopf in den Sand stecken, gucken, dass man durchkommt und dass man dann irgendwann mal mit Jesus errettet wird. Jetzt braucht man nicht mehr viel machen, weil alles, was uns noch bevorsteht, sind nur furchtbare Zeiten und am besten, du baust jetzt als Christ einen Bunker und du sicherst dich ab und du in deinem kleinen Grüppchen und hoffst, dass es dich nicht zu sehr trifft in der großen Trübsal. Aber weißt du, das ist nicht unsere Perspektive. Es sollte nie unsere Perspektive sein. Wenn Menschen jetzt einfach theologisch dann eine andere Ansicht haben zum Thema Entrückung und große Trübsal, ist das nicht unbedingt das Entscheidende. Aber was tatsächlich entscheidend ist, ist, dass wir leben als Christen orientiert auf die Herrlichkeit Gottes, auf das, was Gott jetzt tut, nicht auf die Finsternis, sondern auf die Herrlichkeit, nicht auf den Teufel, sondern auf Gott und auch nicht fatalistisch nach dem Motto, ich kann ja eh nichts tun. Ja? Martin Luther hat es so schön gesagt, das ist einer meiner Lieblingssätze von ihm, wo er gesagt hat, und wenn auch morgen die Welt untergehen würde, würde ich trotzdem heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also selbst wenn du an die Entrückung nach der großen Trübsal glaubst, dann pflanzt trotzdem heute deinen Apfelbaum des Reiches Gottes. Verstehst du? Also es geht darum, auf keinen Fall darf da irgendwie eine andere theologische Ansicht dazu führen, zu so einer Passivität oder einer falschen Orientierung auf die Finsternis und auf den Teufel. Und verstehst du? Und was auch ein Punkt ist, das hat man jetzt in der Corona-Zeit gesehen, Menschen, die an die Entrückung nach der Trübsal glauben, sind tatsächlich anfälliger dafür, alle möglichen Arten von Verschwörungstheorien auch zu glauben. Weil es könnte ja sein, mit Corona ist die große Trübsal schon angebrochen. Ist aber nicht so. Amen. Corona ist nicht eine der Plagen der Offenbarung, verstehst du? Es ist ein Wehe im Hinblick auf die Endzeit, aber es ist auch nicht das Zeichen des Tieres. Ich meine, da gibt's ja Rechnungen inzwischen, aber da kommen wir noch dazu. Zum Zeichen des Tieres kommen wir noch, das ist ganz interessant. Diese verschiedenen Rechnungen, warum Corona das Zeichen des Tieres ist und so. Kommen wir dazu. Ne? Aber die Tatsache ist tatsächlich, wenn Christen glauben, dass die große Trübsal womöglich jetzt anbricht, unmittelbar, bevor wir entrückt werden, dann sind sie anfälliger dafür, überall das Zeichen des Antichristen zu sehen. Ja? Dann sind sie anfälliger dafür zu glauben, ja, wenn jetzt der Chip eingeführt wird oder dieses eingeführt oder die Impfung oder so, das ist dann das Zeichen des Tieres. Aber so einfach ist es nicht. Amen, sondern die Sache ist ein bisschen, eigentlich ist sie viel einfacher, die Sache, weil es nämlich eine geistliche Sache ist. Es lässt sich halt nicht einfach so einfach an irgendwelchen äußeren Sachen festmachen. Und wir sind eben auch tatsächlich noch nicht in der großen Trübsal angekommen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Halleluja, weißt den Herrn, weil unter anderem sagt Jesus ja auch, und das ist eben auch interessant, er sagt, die große Trübsal, sagt er, ist die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Ja, das heißt, es ist eine Zeit, in der tatsächlich die Verkündigung des Evangeliums auch weltweit extrem gehindert sein wird. Das ist aber nicht, auch durch Corona nicht. Weißt du, wir haben, selbst obwohl wir nur über Livestream senden konnten über Wochen, haben wir trotzdem in der Zeit mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht wie je zuvor. Verstehst du, die Verkündigung des Evangeliums ist in keiner Weise gehindert. Also ist das auch nicht die große Trübsal. Egal wie auch immer Menschen das empfinden mögen im ersten Moment. Natürlich sind solche Dinge, Pandemien und so weiter, Shutdown etc., sind natürlich Dinge, die uns in der Seele erstmal extrem verunsichern wollen. Aber weißt du, lass dich nicht verführen. Die große Trübsal ist es noch nicht. Halleluja. Amen. Es ist immer noch die Zeit der Gnade. Es ist immer noch die Zeit der Verkündigung des Evangeliums. Es ist immer noch die Zeit, von der Jesus spricht. Und dieses Evangelium muss verkündigt oder gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Halleluja. Nicht früher und nicht später. Halleluja. Und damit ist nicht eben gesagt, dass nicht auch in dieser Zeit der Gnade es bereits den ein oder anderen Vorschatten der Zeit der Trübsal geben mag. Ja, natürlich, da kommen wir noch dazu, das gibt es. Und deswegen ist es auch sehr spannend, sich die Offenbarung anzuschauen und auch die große Trübsal zu studieren, weil du wirst da einige Zeichen erkennen, dass sie jetzt bereits in unserer Mitte sozusagen am Wirken sind. Wie Paulus auch gesagt hat, er hat gesagt, ja, der Geist des Antichristen ist schon in der Welt und das sind schon Szenarien, die in diese Richtung weisen. Aber es ist eben noch nicht die volle Erfüllung, es ist noch nicht die volle Ausreifung, es ist noch etwas beschattet, sozusagen, weil eben der zurückhält, noch hier ist. Halleluja. Zum Beispiel du. Amen. Halleluja. Und an der Stelle ist auch wichtig, Folgendes zu verstehen. Und das ist übrigens wichtig für dein gesamtes Verständnis auch. Da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Dein gesamtes Verständnis der Bibel insgesamt und der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Wir müssen verstehen, dass es von Gott gesetzt verschiedene geistliche Zeitalter gibt seiner Geschichte mit der Menschheit. Und jedes Zeitalter ist wieder sozusagen unter in gewisser Hinsicht, in Anführungszeichen, anderen Gesetzmäßigkeiten. Wenn wir sagen, dass wir jetzt im Zeitalter der Gnade leben, im Zeitalter des Heiligen Geistes leben, im Zeitalter der Gemeinde leben, dann ist damit auch gesagt, dass in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in diesem Zeitalter, bestimmte geistliche Voraussetzungen gelten, die alles bestimmen. Und diese Voraussetzungen, die jetzt gelten, werden in der Zeit der großen Trübsal, die ein anderes Zeitalter ist, so nicht gelten, sondern beziehungsweise nur zum Teil gelten, sage ich mal. Pass auf, ich mache dir mal deutlich, was ich meine. Wir können jetzt mal die ersten Zeitalter mal an die Wand werfen. Ich zeige euch einfach mal diese verschiedenen Zeitalter. Wir gehen mal von 1. Mose 1 an durch, also von Beginn der Bibel, die verschiedenen Zeitalter. Das Fachwort übrigens für diese Zeitalter der Heilsgeschichte ist Dispensationen. Ja? So nennt man das theologisch. Dispensationen der Heilsgeschichte. Na, tut es groß machen, weil sonst sehen wir es hier nicht richtig. Macht es so, wie es gerade war. Ja, genau. Zeitalter, Dispensationen der Heilsgeschichte. Ja? Es ist jedem von uns ja ganz offensichtlich, dass zum Beispiel im Zeitalter zwischen Schöpfung und Sündenfall andere geistliche Voraussetzungen galten als heute, oder? Das wird jeder von uns einsehen. Ja? Im Paradies waren andere geistliche Voraussetzungen als in unserer heutigen Zeit. Im Paradies gab es keine Sünde und im Paradies hat auch der Teufel keine Rolle gespielt. Ja? Es waren komplett geistlich andere Voraussetzungen als in dieser Zeit. Es war ein anderes Zeitalter. Das erste Zeitalter der Menschheitsgeschichte Gottes, oder Gottesgeschichte mit der Menschheit, ist das Zeitalter des Paradieses, siehst du hier auf dieser Folie, von der Schöpfung bis zum Sündenfall. Mit dem Sündenfall hat sich das geistliche Zeitalter radikal geändert. Ja? Mit dem Sündenfall ist das nächste Zeitalter, oder hat das nächste Zeitalter begonnen, nämlich das Zeitalter der Ausbreitung der Sünde, so kannst du es nennen. Ja? Und dieses Zeitalter, da gibt es jetzt unterschiedliche theologische Ansichten. Ich nehme es einfach mal so, das ist das, was eigentlich am meisten so untertrennt wird. Man kann jetzt da eins weglassen oder auch nicht, aber ich habe es euch mal vollständig einfach so hingeschrieben. Man kann so sagen, es ist ein eigenes Zeitalter gewesen vom Sündenfall bis zur Sintflut. Weil vom Sündenfall bis zur Sintflut hat sich die Sünde ungehindert immer weiter ausgebreitet. Die Herrlichkeit Gottes auf den Menschen hat immer mehr abgenommen. Die Sünde hat immer mehr zugenommen bis zu diesem Höhepunkt, wo Gott gesagt hat, jetzt ist genug, jetzt vernichten wir die ganze Menschheit. Und ausschließlich Noah und seine Familie wurde gerettet durch die Sintflut hindurch, durch die Arche. Ja. Nach der Sintflut hat sich Folgendes geändert, geistlich gesehen. Es war natürlich immer noch die Sünde in der Welt. Das heißt, der Sündenfall war natürlich immer noch in Kraft. Die Sünde war immer noch in der Welt. Aber was sich geändert hat, und deswegen nehmen viele Theologen das als ein extra Zeitalter, das Zeitalter bis zur Flut, mit dem Moment, wo Noah aus der Arche rauskam, hat Gott mit ihm und seiner Familie einen Bund geschlossen. Das war der erste Bund, den Gott mit einem Menschen geschlossen hat nach dem Sündenfall. Und dieser Bund hat ja das Zeichen des Regenbogens, wie ihr wisst. Und dieser Bund hat ganz einfach das einseitige Versprechen Gottes enthalten, dass er gesagt hat, solange die Erde besteht, will ich keine Flut mehr schicken. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Ja, kannst nachlesen, 1. Mose Kapitel 9. Das heißt, vorher war es noch so, die Sünde nahm zu und irgendwann hat Gott gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt wird alles vernichtet. Das war sozusagen das Zeitalter der freien Ausbreitung der Sünde. Mit dem Ende der Flut hat Gott sozusagen da ein gewisses Stopp gesetzt und hat gesagt, ganz egal was passiert, ganz egal wie stark die Sünde auf der Welt sein wird, ich werde keine Flut mehr schicken. Und als Zeichen dafür hat er den Bogen in die Wolken gesetzt. Und somit sind wir beim dritten Zeitalter des Menschen oder Gottes mit dem Menschen, nämlich das Zeitalter des ersten Bundes, der Regenbogen. Und dieses Zeitalter geht von Noah bis Abraham. Ja, mit Abraham hat wieder ein neues Zeitalter begonnen, allerdings nur beschränkt auf das Volk Israel. Ja, das müssen wir auch verstehen. Die Heiden waren da vollkommen ausgenommen. Mit Abraham hat ein neues Zeitalter begonnen für das Volk Israel. Abraham als Stammvater Israels hat einen Bund geschlossen, beziehungsweise Gott hat einen Bund geschlossen mit ihm. Und dieser Bund bestand zum einen in der Verheißung Gottes, ich will dich zu einem großen Volk machen und du sollst das Land Kanaan besitzen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite war es der Glaube von Abraham, es war also ein Glaubensbund, ja, und damit ist es wiederum ein Vorschatten auf den neuen Bund, also auf den Bund mit Jesus, ja, so ein Glaubensbund, ja, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, der Bund wurde in Kraft gesetzt durch den Glauben Abrahams und das Zeichen, wie ihr wisst, war die Beschneidung. Ja. Und damit hat der Bund Gottes mit Israel begonnen. Und dieser erste Abschnitt reicht von der Beschneidung Abrahams bis zum Sinai. Ja. Denn mit dem Sinai hat wieder ein neues Zeitalter unter neuen geistlichen Gesetzmäßigkeiten begonnen. Ja, bis zum Sinai galt dieser Glaubensbund Abrahams, diese Bund der Beschneidung sozusagen und verbunden mit dem Glauben an die Verheißung für das Volk Israel. Mit dem Sinai ist ein neues Zeitalter begonnen. Ihr könnt die nächste Folie, die Teil 2 einblenden. Mit dem Sinai hat ein neues Zeitalter begonnen, nämlich das Zeitalter des Alten Bundes. Hier hat erst das Zeitalter des Alten Bundes begonnen. Manche Christen haben eine falsche Vorstellung und denken, ja, der Alte Bund und das Alte Testament sind identisch. Das ist aber nicht so. Das Alte Testament ist nicht einfach nur alter Bund, sondern das Alte Testament enthält den Alten Bund, aber der Alte Bund ist der Gesetzesbund, den Gott mit Mose und dem Volk Israel auf dem Sinai geschlossen hat. Ja? Und unter diesem Bund galt das Gesetz, es war der Gesetzesbund, ja? Nur für Israel, auch wieder nur für Israel. Und dieses Zeitalter wiederum kommt zum Ende, natürlich, wie wir alle wissen, mit dem Zeitalter des neuen Bundes. Und das wiederum könntest du auch nennen das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter des Heiligen Geistes, das Zeitalter der Gemeinde. Und dieses Zeitalter geht tatsächlich von Pfingsten bis zur Entrückung. Ja, und daraufhin folgt ein neues Zeitalter wiederum, nämlich das Zeitalter der großen Trübsal. Ist ziemlich kurz. Preist den Herrn, das Wort sagt, wenn Gott die Tage nicht verkürzt hätte, dann würde kein Fleisch gerettet werden können in dieser Zeit. Deswegen ist es ziemlich kurz, es ist dafür auch extrem heftig. Wir werden uns das anschauen. 7 Jahre ab der Entrückung und nach diesen 7 Jahren, Folie 3, nach dieser großen Trübsal, kommt dann das Zeitalter, was wieder ein anderes Zeitalter ist, nämlich das Zeitalter des 1000-jährigen Reiches von der Wiederkunft Jesu für die Welt bis zum letzten Aufbäumen Satans. Da wird der Teufel 1000 Jahre lang gebunden sein. Das sind also wieder andere geistliche Voraussetzungen. Der Teufel wird 1000 Jahre gebunden sein und die Gemeinde Jesu oder die Gläubigen aller Generationen werden mit Christus herrschen 1000 Jahre lang. Ist wieder ein ganz anderes Zeitalter. Und dann haben wir das letzte Aufbäumen Satans und das folgende Endgericht und dann schlussendlich endgültig das Zeitalter des neuen Himmels und der neuen Erde. In all diesen Zeitaltern, ich habe jetzt einfach einen Schnelldurchlauf gemacht, wie gesagt, wir werden auf all diese kommenden Zeitalter, werden wir noch eingehen, bitte. Genau, diese Folie, die werden wir auf die Homepage auch von der Glory Life Schule stellen, sodass du diese Zeitalter danach schauen kannst. Und wir werden, wie gesagt, auf all diese Zeitalter, auch 1000-jähriges Reich, neuer Himmel, neue Erde und so weiter, werden wir eingehen. Aber was ich möchte, dass du heute verstehst, ist, jetzt könnt ihr nochmal zurückgehen zu Folie 2, einfach weil das ist das, wo wir jetzt gerade stehen. Was ich möchte, dass ihr heute versteht, ist, dass in jedem dieser Zeitalter andere geistliche Voraussetzungen gelten. Manchmal, du hast dich vielleicht schon mal gefragt, ich mache dir ein ganz konkretes Beispiel, wenn es um Bibelauslegung geht. Du hast dich vielleicht schon mal gefragt, warum steht zum Beispiel im Alten Testament und Gott schickte diese Plage unter das Volk Israel? Und dann sagst du, ach so, Gott schickt also Plagen. Aber Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Teufel kommt, also der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Da ist doch ein Widerspruch. Wir sagen heute im Zeitalter des Neuen Bundes, zumindest die Christen, die verstanden haben, was das Zeitalter des Neuen Bundes ist, die sagen ja, Moment mal, Plagen kommen nicht von Gott, sondern sie kommen vom Teufel. Ich glaube nicht, dass Corona von Gott kommt, sondern ich glaube, dass es vom Teufel kommt. Aber wir leben eben in einer anderen Zeit als im Zeitalter des Alten Bundes. Im Zeitalter des Alten Bundes hat Gott nach dem Gesetz gehandelt. Und das Gesetz beruht auf dem Prinzip, wer diese Dinge tut, sagt Paulus schon, wer diese Dinge tut, der wird durch sie leben. Wer diese Dinge nicht tut, der wird die entsprechende Konsequenz haben. Gott, oder anders ausgedrückt, ein Gesetz braucht einen Richter, logischerweise. Ja, immer wenn es ein Gesetz gibt, gibt es auch einen Richter, der das entsprechend durchsetzt. Wenn Gott sich also im Zeitalter des Alten Bundes als der Gott des Gesetzes offenbart hat, dann hat er sich automatisch auch in diesem Zeitalter, musste sich automatisch auch als der Richter offenbaren. Amen. Und somit ist ganz klar, dass im Alten Bund natürlich Gott solche Dinge wie Plagen oder eben die Gerichte, die auch auf Israel kamen oder auf andere Völker kamen, dass Gott diese Gerichte zugeschrieben werden sozusagen. Ja? Mit dem Kommen von Jesus aber haben sich die geistlichen Grundvoraussetzungen geändert. Jesus hat gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Welt zu retten, sondern ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Ich war schon beim Retten. Halleluja. Amen. Das heißt mit anderen Worten, die Offenbarung Gottes im Zeitalter des neuen Bundes, im Zeitalter der Gnade, ist nicht primär die Offenbarung des Richters, sondern es ist die Offenbarung der Liebe. Es ist die Offenbarung Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist das Zeitalter der Gnade. Es ist nicht das Zeitalter des Gerichts. Das bringen viele Christen durcheinander. Und sie denken dann, sie haben den Auftrag wie Jeremia, irgendwo Gericht auszurufen über irgendjemand oder über irgendwelchen Ländern oder was auch immer oder Gemeinden gar oder so, ne? Dann Gericht auszurufen. Aber weißt du, wir leben nicht im Zeitalter des Gerichts, sondern wir leben im Zeitalter der Errettung. Wir leben auch nicht im Zeitalter des Gesetzes, sondern wir leben im Zeitalter der Gnade. Wir leben im Zeitalter Jesu Christi. Jesus hat deswegen gesagt, der Teufel kommt, um zu schlachten, zu verderben und zu stehlen. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Deswegen können wir im Zeitalter des neuen Bundes und der Gnade tatsächlich sagen, alles Gute kommt von Gott. Und es sagt die Bibel ja auch, Jakobus 1,17, alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts, bei dem kein Wechsel von Licht und Schatten ist. Alles Gute kommt von Gott und alles Böse kommt vom Daifi, genau, vom Teufel. Amen. Das ist die klare Offenbarung des neuen Bundes. Dass du natürlich in der Bibel, zum Beispiel im Bund des Gesetzes, da Aussagen findest, die dem scheinbar zu widersprechen scheinen, ist kein Widerspruch. Ja, sondern ergibt sich einfach daraus, dass es sich um ein anderes Zeitalter handelt. Genauso wenig wie es ein Widerspruch ist, und da sind wir dann wieder bei der großen Trübsal, genauso wenig wie es ein Widerspruch ist, dass eben auch in der Offenbarung, wo die große Trübsal beschrieben wird, eben auch Plagen beschrieben werden, die offensichtlich von Gott ausgelöst werden. Weil das Zeitalter der großen Trübsal wird wieder ein Zeitalter sein, in dem das Gericht dominiert. Ja, im Zeitalter der Gnade gilt Römer 2, Vers 4, die Güte Gottes leitet zur Umkehr. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Aber wenn dieses Zeitalter zu Ende geht, wenn die Gemeinde entrückt wird, dann wird Gott nochmal eine Zeit in Gang setzen, in der er vor allen Dingen dadurch nochmal die Aufmerksamkeit der verbliebenen Menschen gewinnen will durch seine Gerichte. Und auch dadurch natürlich, das ist die andere Seite natürlich, dass einfach auch der Teufel da ganz anders freie Hand hat. Es ist beides. Ne? Zum einen ist natürlich die große Trübsal durch massive Aktivität des Teufels geprägt, aber du kannst in der Offenbarung auch durchaus sehen, dass bestimmte Plagen, bestimmte Dinge eben auch im Himmel mit ausgelöst werden. Ja? Und das ist aber nicht möglich im Zeitalter der Gnade. Ja? Gott hat nicht die Corona-Pandemie ausgelöst. Wir leben im Zeitalter der Gnade, sondern was ist passiert? Der Teufel hat versucht, sozusagen illegalerweise, obwohl wir noch hier sind und obwohl es das Zeitalter des Heiligen Geistes, das Zeitalter der Errettung und das Zeitalter der Gnade ist, hat er versucht, illegalerweise sozusagen etwas von der kommenden großen Trübsal in dieses Zeitalter einzuschleusen. Und das kann er, sofern er ein Anrecht findet, kann er das in dieser Zeit noch tun. Weil es ist zwar das Zeitalter der Gnade, aber es ist nicht das tausendjährige Reich, in dem der Teufel einfach gebunden ist und gar nichts mehr machen kann. Sondern er kann noch handeln. Ja, und er hat sogar, sagt das Wort Gottes, er hat große Wut, weil er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Das heißt, natürlich wird er jede Möglichkeit suchen und es ist ja nicht nur weltweit, sondern es ist auch in unserem Leben, versucht er natürlich Anrechte zu finden, um eine Möglichkeit zu haben, irgendetwas zu bewirken. Der Punkt ist aber, dass Jesus Christus ihm jedes Anrecht genommen hat. Da, wo Jesus Christus ist, da, wo Jesus Christus herrscht, da, wo Jesus Christus der Herr ist, hat der Teufel kein Anrecht. Amen. Also zum Beispiel bei dir. Wenn du darin lebst, wenn du darin stehst, dann hat der Teufel an dir nichts. Jesus hat gesagt, in mir hat der Teufel nichts. Wenn Jesus in dir ist, dann hat der Teufel an dir nichts. Das heißt aber nicht, dass er nicht an den Menschen in der Welt, die Jesus gar nicht haben, dass er an ihnen nichts hat. Doch, an ihnen hat er was. Und deswegen kann er eben auch in dieses Zeitalter noch solche Dinge einschleusen, wie Pandemien, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und so weiter und so fort. Die sind nicht von Gott gewollt und die sind auch nicht von Gott ausgelöst. Aber der Teufel hat ein Anrecht an der Sünde der Menschen und an der Ablehnung der Menschen von Jesus. Ja? Weil wenn sie Jesus ablehnen, dann ist es eine offene Tür für den Teufel, um zu wirken. Ja? Aber es ist eben nicht Gott, sondern ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist die Zeit, in der wir leben. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Halleluja. Preist den Herrn. Also, das heißt, wir befinden uns, also das muss dir vollkommen klar sein. Weißt du, dann kannst du auch nicht mehr so leicht durch irgendwelche verwirrenden Lehren hin und her geschossen werden, wenn da irgendein Christ sagt, ja, aber das steht doch da, steht doch in der Bibel und der Engel hat die Plagen geschickt und so weiter und so fort. Ja, ja, das stimmt, aber das ist ein anderes Zeitalter. Amen. Das alte Testament oder der alte Bund ist ein anderes Zeitalter wie der neue Bund und der neue Bund ist wieder ein anderes Zeitalter wie die Zeit der großen Trübsal und die große Trübsal ist wieder ein anderes Zeitalter wie das tausendjährige Reich und du kannst die Zeitalter nicht einfach gleichsetzen. Aber du findest immer, und das ist eben auch das Interessante, du findest immer in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben oder in dem Zeitalter, in dem die Menschen vor 2500 Jahren lebten, also alter Bund, konntest du immer auch bereits Vorschatten der kommenden Zeitalter sehen. Das ist auch ein Prinzip Gottes. Ja? Also wenn du zum Beispiel ins Alte Testament schaust, dann siehst du ganz, ganz viel vom Neuen Bund im Alten Testament. Ja, ist vorgeschattet, sogar von Anfang an bis ganz zum allerersten Zeitalter hin in 1. Mose 3. Du findest ja das Evangelium, manche nennen das das sogenannte Proto-Evangelium, das heißt sozusagen das Evangelium in embryonaler Form, findest du ja schon in 1. Mose 3. Ja, direkt nach dem Sündenfall, wo Gott zur Eva sagt und zum Teufel sagt, ich werde Feindschaft säen zwischen dem Teufel und der Frau und der Nachkomme oder die Nachkommen der Frau, der Same der Frau eigentlich, ja, er wird dem Teufel den Kopf zertreten, der Teufel wird ihm aber in die Ferse stechen. Ja, das in die Ferse stechen ist der Vorschatten für die Kreuzigung von Jesus und das dem Kopf zertreten ist der Vorschatten für den Sieg von Jesus. Amen. Das heißt, du hast das Evangelium schon in 1. Mose 3, obwohl das noch nicht das Zeitalter der Gnade war. Aber du hast das Evangelium dort schon. Du hast im alten Bund schon ganz viel von Jesus. Du findest dort viel von Jesus vorgeschattet. Ja. Du findest zum Beispiel, als David die Anbetung in der Stiftshütte aufrichtete, die 24-Stunden-Anbetung, war das ein Vorschatten auf das, was eigentlich erst im neuen Bund möglich würde. Ja. So findest du Vorschatten und genauso findest du jetzt in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, also im Zeitalter des neuen Bundes, im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter des Heiligen Geistes, im Zeitalter der Gemeinde, wie auch immer du es nennen möchtest, du findest bereits Vorschatten auf kommende Zeitalter in dieser Zeit. Du findest Vorschatten zum Beispiel auf die große Trübsal in dieser Zeit. Deswegen kannst du bestimmte Dinge erkennen, aha, Szenarien, die wo du siehst, aha, das ist der antichristliche Geist, aha, das könnte in Richtung Zeichen des Tieres gehen und so weiter. Wie gesagt, wir werden uns darum noch kümmern. Es ist nicht einfach irgendeine Zahlenkombination, sondern es geht um den Geist. Aber du kannst diese Vorschatten jetzt schon sehen. Genauso kannst du übrigens auch Vorschatten auf das tausendjährige Reich jetzt schon sehen. Ja, weil was ist das tausendjährige Reich? Das tausendjährige Reich ist die absolute Herrschaft der Heiligen. Ja, aber das Wort sagt in Römer 5, Vers 17, dass bereits in diesem Zeitalter diejenigen, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen. Das heißt, es ist auch jetzt schon das Zeitalter der Herrschaft der Gläubigen. Aber im tausendjährigen Reich wird es in voller, ungetrübter Entfaltung sozusagen sich dann zeigen. Ja. Genauso findest du jetzt auch schon Vorschatten im Geist auf die Entrückung. Ja, versetzt an himmlische Orte in Christus. Aufsteigen im Geist. Irina lehrt ja gerade drüber. Aufsteigen im Geist ist ein Vorschatten auf die Entrückung. Ja, versetzt an himmlische Orte ist Vorschatten auf die Entrückung und gleichzeitig auch ein Vorschatten übrigens auf das himmlische Jerusalem, was das allerletzte Zeitalter dann ist. Ja. Das heißt, in dem, wie wir jetzt als Gemeinde leben, findest du bereits Vorschatten auf die kommenden Zeitalter. Trotzdem ist wichtig, dass wir verstehen, in welchem Zeitalter wir jetzt leben, weil nur dann können wir jetzt unseren Stand in der richtigen Weise einnehmen und verstehen, unter welchen Gesetzmäßigkeiten, unter welchen Voraussetzungen wir sozusagen jetzt leben. Ich meine, ich bin unendlich froh, dass ich nicht im Zeitalter des alten Bundes lebe. Pff, oh meine Güte. Bin unendlich froh. Halleluja. Preis den Herrn. Ich bin auch unendlich froh, dass ich nicht im Zeitalter der großen Trübsal lebe. Oh glory. Amen. Das Einzige, was vielleicht noch besser ist, als jetzt zu leben, ist im Zeitalter des tausendjährigen Reiches und im himmlischen Jerusalem. Aber allen anderen Zeitaltern musst du definitiv nicht nachtrauern. Weißt du, selbst das Zeitalter vor dem Sündenfall ist nicht zu vergleichen mit dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Weil jetzt haben wir Christus in uns. Amen. Jetzt haben wir nicht nur Gott als Gegenüber, so wie im Paradies, sondern jetzt haben wir Gott in uns. Halleluja. Gott hat aus dem Sündenfall, ja, preist den Herrn, können wir ihm danken. Halleluja. Gott hat aus dem Sündenfall noch etwas Gutes gemacht. Und tatsächlich ist es so, wir leben jetzt in der besten Zeit, in der bisher jemals Menschen gelebt haben. Okay, beim tausendjährigen Reich wird es vielleicht noch mal ein bisschen besser und im himmlischen Jerusalem vielleicht noch mal. Aber wenn wir zurückschauen, leben wir definitiv jetzt im besten Zeitalter. Amen. Und da hat sich auch durch Corona nichts dran geändert. Gar nichts. Ja. Gott hat nicht deswegen das Zeitalter geändert, nur weil hier eine Pandemie ausgerufen wurde, verstehst? Und soweit ich feststelle, seid ihr auch alle noch da, also die Entrückung hat auch nicht stattgefunden. Halleluja. Vielleicht sind ein paar noch ein bisschen im Corona-Modus entrückt, das kann sein, aber sind nicht wirklich entrückt. Preist den Herrn. Halleluja. Also, Zeitalter der großen Trübsal. Halleluja. Was für ein tolles Thema. Ja, ist wirklich spannend. Ich sage dir mal ein paar Bibelstellen zum Thema große Trübsal. Matthäus 24, 15 bis 29 findest du das beschrieben von Jesus in der Endzeitrede. Parallel findest du das Gleiche auch im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, aber es ist die gleiche Rede von Jesus. Du findest übrigens auch interessanterweise bereits einige Grundaussagen auch zu dieser großen Trübsal, zum Beispiel auch zur Länge der großen Trübsal, dass sie 7 Jahre dauert und so weiter, findest du bereits beim Propheten Daniel. Ist auch interessant. Daniel, Kapitel 9, 26 bis 27. Und natürlich ist das Zeitalter der großen Trübsal der Gegenstand der meisten Kapitel der Offenbarung. Nicht alle Kapitel in der Offenbarung handeln von der großen Trübsal, aber die meisten Kapitel in der Offenbarung handeln von der großen Trübsal, von dieser Zeit, also von diesem Zeitalter, ja, das die Voraussetzung hat, dass die Gemeinde Jesu nicht mehr da ist. Okay, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Ja. In diesem Zeitalter, das ja, wie wir gesehen haben, nur 7 Jahre dauert, Halleluja, aber in diesem Zeitalter wird es also so sein, dass tatsächlich der Teufel ziemlich freie Hand hat zu wirken, nicht 100%, aber so stark, dass er tatsächlich dieses Geheimnis des Antichristen voll zur Offenbarung und voll zur Reife bringen kann. Er wird ziemlich freie Hand haben und gleichzeitig wird sich Gott noch einmal stark auch als Richter offenbaren, das übrigens als ein Vorschatten dann auch auf das Endgericht. Ja, das Endgericht kommt ja dann nach dem tausendjährigen Reich und letztendlich kannst du auch so sagen, die große Trübsal ist wie sozusagen so ein letzter extremer Weckruf Gottes an die Menschheit, die Jesus bis zu dem Zeitpunkt immer noch abgelehnt hat. Ja. Also wer das Opfer von Jesus, dieses Liebesopfer von Jesus, diese Tat von Jesus bis zu dem Zeitpunkt der Entrückung immer noch abgelehnt hat, ja, den tut sozusagen Gott einem Schleuderwaschgang unterziehen, um nochmal aufzuwachen. Ja. So kannst du die große Trübsal eigentlich sehen. Und es ist auch wieder Gnade natürlich. Es ist nicht so, dass in der großen Trübsalzeit keine Gnade gibt. Ja. Es ist nicht so, dass es keine Gnade gibt. Aber Gott erweist eben seine Gnade dadurch eben auch, dass er die Leute wachrüttelt durch die Gerichte. Ja. Im jetzigen Zeitalter ist Römer 2, 4, dominant. Die Güte Gottes leitet zur Umkehr in der großen Trübsal. Das kannst du in der Offenbarung immer wieder lesen. Es ist immer wieder von die Rede, dass Gott einfach durch die Plagen und durch das Wirken, das auch teilweise natürlich vom Teufel bewirkt ist und so weiter, aber er möchte dadurch einfach die Menschen zur Umkehr rufen. Allerdings steht auch in der Offenbarung drin, dass nicht sehr viele tatsächlich umkehren werden in dieser Zeit noch. Ja. Es wird einige geben, die umkehren werden, aber nicht sehr viele werden umkehren. Aber es ist wie sozusagen das letzte große Shaking, bevor sozusagen dann die nächsten Zeitalter dann kommen. Es ist quasi die letzte Chance. Ja. Ist also stark vom endgültigen Kommen des Gerichtes Gottes her geprägt. Und gleichzeitig wird es eben auch ein Zeitalter sein, in dem der Teufel maximale Wut hat, weil er eben in diesem Zeitalter, wenn die Gemeinde entrückt ist, wird er noch mehr spüren, dass sein Ende nahe ist. Ja? Und es heißt in Offenbarung 12, er hat große Wut, weil er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Das heißt, seine Wut wird sozusagen zum Maximum kommen. Ja? Und deswegen wird er sich maximal gebärden, quasi in der großen Trübsal. Auch was Römer 8, 22 sagt in Bezug auf die Erde, ja, wird zum Höhepunkt kommen. Bei Römer 8, 22 heißt es ja, dass die ganze Erde in Geburtswehen liegt auf das Ende hin. Ja, also du kannst zum Beispiel Katastrophen, Naturkatastrophen, Erdbeben und so weiter, kannst du immer auch ein Stück weit sehen sozusagen als ein Geburtswehe, durch das die ganze Erde geht. Weil die ganze Erde wartet ja sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Ja. In dieser Zeit werden sie mehr und mehr offenbar. Ja. Wenn die große Trübsal kommt, werden sie erstmal weg sein und dann wird die Erde sozusagen noch stärker in Geburtswehen liegen. Deswegen eben auch nochmal verstärkte Katastrophen, verstärkte Erdbeben, Hungersnöte und so weiter. Wir werden uns alles anschauen, was es alles da im Angebot gibt. Okay. Halleluja. Und gleichzeitig eben wird es eben auch so sein, dass Gott in seiner Gnade einfach diese Zeit nochmal nutzen möchte, um nochmal so viele Menschen wie möglich zu Jesus zu führen und zur Umkehr zu bringen, dass sie Jesus annehmen. Ja. Also, diese Zeit, große Trübsal, ich habe schon gesagt, liegt von jetzt an gesehen in der Zukunft, aber sie hat durchaus, das Studium der großen Trübsal hat durchaus auch eine gewisse Bedeutung für uns jetzt, weil du eben vieles von dem, was du in der Offenbarung liest, auch jetzt schon in dieser Welt vorgeschattet findest und somit einen gewissen Wiedererkennungseffekt auch hast. Ja, und so ist ja das Buch, ganze Buch der Offenbarung, und wir werden da sehr stark am Hand des Buches der Offenbarung auch entlang gehen. Das ganze Buch der Offenbarung ist letztendlich ja ein Ermutigungsbuch für die Gemeinde Jesu auch in harten Zeiten. Ja. Dass ihnen praktisch gesagt wird, schaut, das, was ihr jetzt erlebt, in mancher Hinsicht, zum Beispiel nehmen die Christen in Nordkorea jetzt als Beispiel, ja, die haben definitiv einen starken Vorschatten auf die große Trübsal. Sie sind auch noch nicht in der großen Trübsal, weil die große Trübsal wird weltumfassend sein, nicht nur in Nordkorea. Also ist es noch ein anderes Zeitalter. Und trotzdem haben sie einen starken Vorschatten auf viele Dinge, die du in der Offenbarung findest, jetzt schon. Und Gott möchte sein Volk ermutigen in Bedrängnissen, in Schwierigkeiten, durch die es durchgeht, in diesem Zeitalter der Gnade auch, um ihnen deutlich zu machen, am Ende gewinnt ihr. Am Ende siegt ihr. Diejenigen, die einfach ausgerichtet bleiben auf Gott, die ausgerichtet bleiben auf Jesus, die ihn lieben, die sich auf die Herrlichkeit Gottes ausrichten, die sein Reich bauen, die sich darauf fokussieren, das Evangelium zu verkünden und die Herrlichkeit Gottes auszubreiten, diejenigen werden durch jede Zeit gut durchkommen. Selbst durch die große Trübsal werden sie gut durchkommen am Ende. Halleluja. Preist den Herrn. Und so ist also die Offenbarung einfach auch wirklich als ein Ermutigungsbuch zu lesen. Es ist nicht als ein Angstmacherbuch zu lesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weißt du? Das ist auch nicht die Methode übrigens Gottes jetzt im Zeitalter der Gnade in erster Linie zu sagen, Leute, wenn du dich nicht bekehrst, dann kommt die große Trübsal, sondern die Güte Gottes leitet zur Umkehr. Trotzdem ist es durchaus auch heilsam, darauf hinzuweisen, dass Gott tatsächlich eben auch der Richter ist und am Ende wird es dieses Gericht geben und es wird vorgeschattet in der großen Trübsal und Gott ist da ganz klar und ganz radikal sozusagen auch. Ja. Es ist nicht so, dass es kein Gericht am Ende gibt und es ist auch nicht so, dass es eben nicht ernst ist sozusagen. Ja. Auch das Zeitalter der Gnade, obwohl es auch gleichzeitig ja das Zeitalter des Heiligen Geistes und damit auch das Zeitalter der Freude Gottes ist, ja, ist es trotzdem ein Zeitalter, in dem es uns innerlich bewusst sein sollte, Verstehst du? Es klingt fast paradox. Einerseits sollst du dich freuen, was das Zeug hält im Herrn, und gleichzeitig sollst du dir innerlich bewusst sein, dass es tatsächlich um Leben und Tod geht. Amen. Dass es um Leben und Tod geht für jeden Einzelnen von uns und dass es um Leben und Tod geht für diese Welt. Ja? Dass nämlich dieses Zeitalter zu Ende kommt. Ja? Das muss uns bewusst sein. Dieses Zeitalter wird nicht ewig so gehen. Und es ist auch nicht so, dass nach diesem Zeitalter sofort das himmlische Jerusalem kommt, sondern da gibt es noch einige Dinge, durch die die Welt noch durchgehen wird. Und es ist tatsächlich besser, da nicht durchzumüssen. Halleluja. Aber auch selbst für die Christen, ich meine, wenn im Zeitalter der großen Trübsal wird es ja auch Menschen geben, die sich bekehren werden. Vielleicht auch durch dein Zeugnis. Vielleicht werden Menschen im Zeitalter der großen Trübsal diese Botschaft zum Beispiel hören, die jetzt elektronisch aufgezeichnet ist. Ja, das wird ja dann nicht verloren gehen. Also können sie ja dann ins Internet gehen und können sich das anhören. Ja. Also werden sie ermutigt werden und sagen, aha, okay, am Ende gewinnen wir. Es ist zwar heftig, aber nach 7 Jahren ist es vorbei. Also lass uns durchgehen, lass uns darauf achten. Wir wollen nicht das Zeichen des Tieres annehmen. Wir wollen uns nicht verführen lassen, sondern wir wollen durchgehen. Verstehst du? Und genauso aber auch jetzt, wo eben der Vorschatten des Antichristen auch schon in der Welt ist, verstehst du, ermutigt es dich, wenn selbst die Christen nachher im Zeitalter der großen Trübsal sozusagen sich weigern, das Zeichen des Tieres anzunehmen und damit am Ende teilhaben an der ersten Auferstehung, wie es dann am Ende heißt, wie viel mehr denn wir jetzt in dieser Zeit, weißt du, wo teilweise, ich sag mal, der Preis, den du jetzt bezahlst dafür, dass du Gott treu bist, ist ja im Vergleich viel niedriger als der Preis, den du in der Zeit der großen Trübsal bezahlen wirst. Ja. Ich meine, okay, es gibt sicherlich Orte in der Welt, wo der Preis auch jetzt schon sehr hoch ist, wie zum Beispiel Nordkorea als ein krasses Beispiel, gibt es natürlich auch Orte, wo der Preis jetzt schon sehr hoch ist. Und trotzdem stellst du fest, und das werden wir dann noch sehen, wenn wir uns auch anschauen, was vielleicht zum Beispiel jetzt in dieser Zeit ein vorschattendes Zeichen des Tieres sein könnte, dann wirst du feststellen, dass Leute teilweise Kompromisse machen, auch Christen teilweise Kompromisse machen mit dem Teufel, obwohl es noch bei weitem gar nicht um so viel geht, wie nachher in der großen Trübsalzeit. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, hey, Moment mal, wie sind wir eigentlich aufgestellt? Ja? Also wie leicht kann uns eigentlich hier der Teufel zu Kompromissen verführen? Wie leicht kann uns der Teufel hier aus der Bahn werfen? Wie leicht kann der Teufel unsere Leidenschaft rauben, auch für das Evangelium? Verstehst du? Ein bisschen Corona-Ding und bumm, ja okay, gut, dann machen wir halt zu und dann vergraben wir uns halt. Ja. Verstehst du? Das zeigt ja, dass die Gemeinde Jesu insgesamt eigentlich noch nicht vorbereitet ist für die große Trübsal. Amen. Halleluja. Und deswegen kann jeder wirklich froh sein, wenn er vorher entrückt wird. Amen. Aber es gibt eben Vorschatten. Ja? Und es geht auch jetzt schon darum, keinen Kompromiss zu machen. Es geht auch jetzt schon darum, eine heilige Ehrfurcht davor zu haben, klar mit Gott zu gehen. Es geht auch jetzt schon darum, in einer gesunden Furcht des Herrn zu wandeln, nicht in einer Angst vor Gott und nicht in einer Wagenburg-Angst-Mentalität, sondern in einer gesunden Furcht des Herrn, wirklich den Willen Gottes tun zu wollen für unser Leben, weil davon hängt tatsächlich ab, wie es mit uns weitergeht in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Es ist nicht einfach nur ein kleines Spiel, okay, Jesus macht mein Leben ein bisschen happier oder so. Verstehst? Ja. Ich sag dir, wenn ich nur das begriffen hätte, dass Jesus mein Leben happier macht, was definitiv der Fall ist, also Jesus macht mein Leben definitiv happier als ohne Jesus, also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die ersten 18 Jahre meines Lebens waren bei weitem nicht so happy. Also er macht dein Leben happier, das ist schon so, aber wenn das Einzige wäre, wenn das Einzige wäre, worum es für mich geht, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon lange nicht mehr Christ. Verstehst? Weil eben, es gibt Herausforderungen auch. Ja? Und da musst du Entscheidungen treffen. Und die kosten manchmal auch einen Preis. Und die sind eben manchmal nicht einfach nur so hoppla hopp und Halleluja und Glory, Glory, sondern die kosten dich auch manchmal was. Ja? Und die bedeuten auch Verfolgung und die bedeuten Missverständnis und die bedeuten Angriffe und die bedeuten dies und die bedeuten jenes. Und wenn du nur dieses Bewusstsein hast, Jesus macht dein Leben ein bisschen happier, dann kommen diese Herausforderungen und dann triffst du dann siehst du gar nicht ein, warum du die Entscheidung treffen sollst. Aber wenn du eine gesunde Furcht des Herrn hast, eine gesunde Ehrfurcht vor Gott, auch ein gesundes Bewusstsein davon, dass er tatsächlich auch als der Richter wiederkommt, und so offenbart er sich ja ganz stark auch in der Offenbarung, also dass er schon ein zu fürchtender Gott ist, auch im Sinne von Ehrfurcht, ja, wenn du dir dessen bewusst bist, dann wirst du ganz anders, ich meine, das ist, was Paulus sagt, er sagt ja an einer Stelle, das verstehen auch manche Christen wieder auf der religiösen Seite miss, ja, das ist das andere Missverständnis, aber es ist trotzdem ein guter Satz, eigentlich, wenn du ihn richtig verstehst. Er sagt ja, schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Ja? Das heißt, es gibt so ein heiliges, inneres Zittern, sozusagen eine Ehrfurcht. Ja, Paulus sagt auch, ich war bei euch mit Furcht und vielem Zittern. Damit hat er auch nicht gemeint. Manche haben gedacht, ja, Paulus stand zitternd vor der Gemeinde und hatte Angst zu reden, weil er so Menschenfurcht hatte. Nein. Verstehst du? Das ist damit nicht gemeint. Verstehst du? Damit rechtfertigen dann manche Christen ihre Ängste oder so. Sagen, ja, Paulus hat ja auch Furcht und Zittern. Ja, nein, das ist nicht, Paulus, das ist nicht die Angst vor Corona oder die Angst vor diesem oder die Angst vor jenem, sondern was er hatte, war einfach eine heilige Ehrfurcht, dass er wusste, jetzt, wo ich das Evangelium predige, geht es tatsächlich für die Menschen um Leben und Tod. Es geht um alles. Es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht einfach nur um irgendein Spielchen, dass ich jetzt komme nach Korinth und sagt, ja, jetzt will ich einfach mal ein paar Leute ein bisschen happier machen, als sie vorher waren. Verstehst du? Halleluja. Also diese Furcht und Zittern, von der Paulus spricht, ist diese innere Ehrfurcht. Und wenn wir uns tatsächlich, und das werden wir in den nächsten Stunden tun, heute werden wir da jetzt nicht mehr dazukommen, aber in den nächsten Stunden werden wir uns dann auch ausführlich mit der Offenbarung beschäftigen. Und wenn wir das tun, weißt du, dann ist das der Effekt und soll das auch der Effekt sein, dass einfach in uns diese heilige Ehrfurcht gebaut wird, ohne dass deswegen Angst aufkommt, aber diese heilige Ehrfurcht, jawohl, es geht um alles. Amen. Es geht auch jetzt schon um alles. Auch jetzt schon, auch wenn wir noch nicht in der Zeit der großen Trübsal leben und auch wenn wir die große Trübsal nicht erleben werden, Amen, sondern vorher entrückt werden, ist trotzdem jetzt schon ein Vorschatten davon in diesem Zeitalter. Und somit ist auch das für uns jetzt schon von Bedeutung. Amen. Kannst du es sehen? Habe ich dir so ungefähr den Horizont gegeben, in dem sich das Ganze abspielt? Okay, weil dann, glaube ich, sind wir gut vorbereitet für das nächste Mal, wo wir dann richtig reingehen in die ganzen Dinge, Zeichen des Tieres und die zwei Zeugen und so weiter und so fort. Und der Antichrist und die ganzen netten Themen. Halleluja. Preist den Herrn. Lasst uns zusammen beten. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns wirklich dein Wort in dieser Gesamtschau heute Abend aufgeschlossen hast. Herr, und ich bitte dich auch, Heiliger Geist, dass du meine Worte einfach nimmst, da wo sie vielleicht unzulänglich waren oder es nicht perfekt ausdrücken konnten, Herr. Aber dass du jedem Einzelnen wirklich diese Offenbarung, diese geistliche Substanz gibst. Herr, was dahinter steckt, Herr. Herr, dass wir ein tieferes Verständnis haben für die Zeit, in der wir jetzt leben. Dass wir ein tieferes Verständnis haben dafür, Herr, wo wir jetzt stehen an diesem Punkt, Herr. Danke, Vater, dass wir im Zeitalter der Gnade leben dürfen, Herr. Danke, dass wir in dem Zeitalter leben dürfen, wo du dich als der gnädige, liebende, rettende Gott erweist, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, Herr. Danke, dass du in dieser Zeit lebst, wo du offenbar gemacht hast, dass Gott nur gut ist und dass der Einzige, der wirklich böse ist, der Teufel ist. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in dieser Zeit leben lässt, wo du gesagt hast, dass wir die Autorität haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird uns schaden. Danke, dass wir in dieser Zeit leben, wo wir als Gemeinde Jesu den Auftrag haben, tatsächlich den Teufel in die Schranken zu weisen und die Macht der Finsternis zurückzuhalten, sodass tatsächlich dieses antichristliche Szenario der großen Trübsal sich auf dieser Erde nicht wirklich entfalten kann, Herr. Danke, Herr, dass du uns gesetzt hast als den Felsen, Herr, als den Pfeiler, die Grundfeste der Wahrheit. Deine Gemeinde, sagt das Wort Gottes, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, Herr. Halleluja. Danke, dass du uns gesetzt hast, gemeinsam als Christen, als den, der zurückhält, dass der Antichrist sich offenbaren kann, Herr. Danke, Herr, für diesen Auftrag, den wir haben in dieser Zeit, Herr, die Herrlichkeit Gottes auszubreiten, Herr, das Reich Gottes auszubreiten. Danke, dass es nicht die Zeit ist, wo wir darauf starren, verharren und erwarten, dass die Finsternis immer mehr zunimmt. Sondern danke, Herr, dass jetzt die Zeit ist, wo wir darauf schauen und erwarten, dass die Herrlichkeit immer mehr zunimmt, Herr. Und dass dein Wirken sich ausbreitet. Und dass dieses Evangelium allen Nationen zu einem Zeugnis verkündet wird. Und dann erst wird das Ende kommen, Herr. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Herr. Und gleichzeitig preisen wir dich dafür, Herr, dass wir, wenn wir in die kommende Zeit der großen Trübsal hineinschauen, dass wir daran sehen können, dass es tatsächlich um eine heilige, um eine ernste Sache geht, Herr. Herr, und dass du tatsächlich nicht nur ein gnädiger, sondern auch ein gerechter Gott bist. Dass du nicht nur der Gott der Gnade, sondern auch der Gott des Gerichtes bist, Herr. Und Herr, dass wir einfach mit einer heiligen Ehrfurcht vor dich kommen und mit einer heiligen Ehrfurcht mit dir leben und mit einer heiligen Ehrfurcht das Reich Gottes vorantreiben auf dieser Erde, weil wir wissen, es geht tatsächlich um alles. Es geht um alles für uns, es geht um alles für diese Welt. Es geht darum, tatsächlich Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis zu erretten und in den Machtbereich des Sohnes deiner Liebe zu bringen. Es geht tatsächlich um eine heilige Retterliebe. Es geht darum, sich eins zu machen, Herr. Mit dir, Jesus, der du gekommen bist, Herr. Nicht zu richten, sondern zu retten, Herr. So sind auch wir in dieser Welt jetzt nicht um zu richten, sondern um zu retten. Aber es ist dir heiliger Ernst, dass die Menschen jetzt errettet werden müssen, weil es nur noch kurze Zeit ist. Halleluja. Und weil diese Zeit zu Ende kommt, Herr. Und weil es die Zeit gibt, wo die Gemeinde Jesu weg sein wird und es für die Menschen extrem schwierig sein wird, Herr, dich noch zu erkennen und wirklich umzukehren und Buße zu tun, Herr. Es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann, Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass wir jetzt in dieser Zeit des Tages leben, Herr. Dass wir jetzt in dieser Zeit der Gnade leben. Dass wir jetzt in dieser Zeit des Lichtes leben. Dass jetzt dein Evangelium sich ausbreitet. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt zuschaut, zuhört, Herr, der diese Botschaft hört. Ich bete, Herr, dass du diese heilige Leidenschaft, Herr, diese heilige Entschiedenheit, Herr, ganz neu in ihren Herzen entzündest. Diese Liebe zu dir, Jesus, Herr. Diese Liebe zum Vater im Himmel, der so einen perfekten Plan hat für diese Menschheit, Herr. Und der einfach alles dafür orchestriert, um so viele Menschen wie irgend möglich zu erretten und zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen, Herr. Der nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht, sondern der möchte, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns in Einheit mit dir auf diese Welt gesandt hast, Herr, um einen Unterschied zu machen in dieser Zeit, Herr. Halleluja, Halleluja. Wir preisen dich dafür. Wir preisen dich dafür. Halleluja, Halleluja. Und zum Schluss möchte ich dir einfach noch diese Bibelstelle vorlesen, aus 2. Petrus 3, Vers 11, weil das ist eben das, was Petrus sagt, für uns jetzt in dieser Zeit im Hinblick auf die Endzeit, sagt er, da dies alles so aufgelöst wird, also dieses Zeitalter zum Ende kommt, was für Leute müsst ihr dann sein? Halleluja. Was für Leute müsst ihr dann sein? Und dann sagt er schon, was für Leute, nämlich in heiligem Wandel und Gottes Furcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Wie beschleunigen wir die Ankunft des Tages Gottes? Verkündigung des Evangeliums, Menschen reinholen, Kranke heilen, Tote aufwecken, Dämonen austreiben, die Herrlichkeit Gottes ausbreiten, ein Botschafter seiner Herrlichkeit sein. Dadurch beschleunigen wir die Ankunft des Tages Gottes, um dessen Willen, nämlich bei der Ankunft des Tages Gottes, die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Halleluja, also in der Geduld, dass er diese Zeit noch verlängert, diese Zeit der Gnade verlängert, sagt Petrus, es ist einfach ein Zeichen der Geduld Gottes, der einfach möchte, dass so viele wie irgend möglich errettet werden. Halleluja. Preist den Herrn und du darfst daran teilhaben. Halleluja. Freust du dich? Amen. Weißt du, die Freude am Herrn ist dabei deine Stärke. Halleluja. Es ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich sag dir, die Zeit, auf die wir jetzt zugehen, ist eine Zeit mächtiger Ausgießung. Und ich glaube wirklich, gerade diese Corona-Zeit ist ein Versuch zwar gewesen, des Teufels Dinge zu verlangsamen, aber ich sage, am Ende wird es die Dinge nur beschleunigen. Es wird umso mehr Ausgießung, umso mehr Herrlichkeit, umso mehr Durchbruch in den Nationen geben. Und wir beginnen ja bereits, es zu erleben. Halleluja. Wir sind quasi Vorreiter, wir sind Pioniere. Ja. Ich glaube, wir waren überhaupt in der ganzen westlichen Welt eine der ersten Gemeinden, die überhaupt wieder richtig Gottesdienst gemacht haben hier. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, ist so. Ist tatsächlich so. ist tatsächlich so. Also wenn ich so selbst Amerika schaue, also wir waren wahrscheinlich vielleicht sogar die Gemeinde, die am kürzesten überhaupt geschlossen hatte. Wir hatten nur 7 Wochen geschlossen. Vielleicht gab es ein paar andere, die kürzer geschlossen hatten, aber die waren dann definitiv illegal. Halleluja. Preist den Herrn. Also Gott lässt uns Pioniere sein, einfach für das, was er vorhat in dieser Zeit. Also freu dich auch als Glory Life Schüler. Du wirst zugerüstet in dieser Zeit für dieses mächtige Werk. Lass dir wirklich die Leidenschaft vom Heiligen Geist immer wieder neu entfachen und mach dir bewusst, hey, jetzt ist nicht die Zeit, einfach nur nach mir selber zu gucken. Jetzt ist nicht die Zeit, einfach nur mein eigenes Haus zu bauen und mich um mein eigenes Ding zu kümmern, sondern jetzt ist die Zeit, das Reich Gottes voranzutreiben. Jetzt ist die Zeit, die Gemeinde Jesu zu bauen. Jetzt ist die Zeit, zu evangelisieren. Jetzt ist die Zeit, das Wort Gottes weiterzugeben. Jetzt ist die Zeit, uns zurüsten zu lassen in der Herrlichkeit Gottes. Also bist du genau richtig hier auch in der Schule. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Amen. Preist den Herrn. So gut, dass wir in dieser Zeit leben. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt darfst du einfach mit dieser Leidenschaft und mit diesem Feuer und mit dieser Entschiedenheit darfst du auch geben, weil tatsächlich ist es so, weißt du, wenn dieses Zeitalter zu Ende geht, dann ist all das Geld, das du irgendwo gehortet hast oder all die Ressourcen, die du hast, all dein ganzer Besitz, verstehst du, dann wirst du plötzlich merken, wie bedeutungslos das alles ist. Also was tust du? Alles, was du hast, setzt du einfach ein, um das tatsächlich voranzubringen, was wirklich etwas bringt und was wirklich die Zukunft der Menschheit verändert. Und das ist das Reich Gottes und das ist das Evangelium. Und da hinein wollen wir heute Abend säen. Auch wenn du im Livestream zuschaust, kannst du das heute Abend natürlich wie immer wieder tun. Hier sind die Informationen. Frag den Heiligen Geist, was soll ich säen heute Abend? Was soll ich hineingeben in diesen Boden seines Wortes, in diesen Boden seines Wirkens? Tu es einfach wirklich, ja, tu es auch mit dieser heiligen Ehrfurcht vor Gott, verstehst du? Der dich eh sieht, ja, Halleluja, du weißt, der dein Herz sieht, also du musst nicht irgendjemand was beweisen, du musst nicht dem Pastor was beweisen oder sonst irgendjemand, sondern Gott sieht dein Herz und das ist das Entscheidende. Preist den Herrn und in dieser Herzensbeziehung zu ihm fragst du ihn und sagst, Heiliger Geist, was soll ich tun heute Abend? Und dann tust du das und entweder eben über PayPal, Überweisung oder Kreditkarte oder hier über Verpflichtungserklärung oder in bar. Die Ordner kommen durch und geben dir die Möglichkeit, da hineinzusehen. Und während ihr gebt, ja, habe ich euch noch ein paar Ansagen und auch, das fand ich auch toll, einfach gerade hier für die Glory Life Schule, 2 aktuelle Zeugnisse, kann ich kurz vorlesen, von einer Frau, die schreibt, ich werde immer mal wieder von dem Candida-Pilz geplagt, was sich in einem unangenehmen Juckreiz auswirkt. Gestern hat dieser Juckreiz wieder begonnen. Nach vielen Predigten aus der Glory Life Schule hatte ich nun aber eine Basis und besseres Verständnis über meine Position als Kind der Herrlichkeit und ich habe diesen Pilz befohlen, im Namen Jesus meinen Körper zu verlassen. Ich habe es mehrmals während des Tages getan und Jesus gedankt, dass er mich geheilt hat. Während des Tages verließ mich dieser Juckreiz. Alle Ehre sei dem Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Also das ist einfach nur so als ein Zeugnis, was durch die Glory Life Schule passiert. Hier schreibt jemand anders. Sie schreibt, seit ich bei euch in der Schule bin, geht es mir einfach super und es geschehen wieder die Wunder, so wie am Anfang meiner Bekehrung vor 10 Jahren. Yeshua, I love you. Danke, dass ich danken darf. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Okay, die Ordner geben noch weiter den Eimer durch. Währenddessen gebe ich euch kurz die Ansagen. Jetzt am Sonntag. 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst, ihr könnt die Ansage einblenden, Sonntag 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst, wieder hier im Zentrum, ladet eure Verwandten, Bekannten und so weiter ein, wir haben ja noch Plätze, ist ja nicht so, dass du hier sonntags Schlange stehen musst oder nicht reinkommst oder wenn du nicht rechtzeitig da bist, keinen Platz mehr bekommst, sondern seid einfach dabei, das ist eine super Sache. Kinder, auch im Kinderdienst sind herzlich willkommen von 3 bis 12 Jahren, Joy Kids und Love Kids. Ab Anfang Juli werden wir übrigens auch wieder für die großen Kinder Kindergottesdienst haben, also dann auch wieder 3 Gruppen haben. Also seid dabei jetzt am Sonntag zum Herrlichkeitsgottesdienst. Livestream gibt es auch, allerdings erst ab 10.30 Uhr nach dem Lobpreis und Heilungsgebet im Anschluss, sowohl live hier im Gottesdienst als auch per Telefon gibt es auch. Es werden noch, werden noch gesucht, es steht hier bei mir noch auf dem Zettel, weitere Mitarbeiter für den Saalreinigungsdienst werden da noch gesucht. Drea ist jetzt heute nicht da, die ist im Urlaub. Okay, also wie auch immer, wird noch, können wir noch jemanden gebrauchen? Okay, also sagt Bescheid. Gut. Nächsten Dienstag, 19.30 Uhr, ist wieder Glory Live Intensivabend. Da freue ich mich auch wieder drauf mit Lobpreis, Geistesgaben, Predigern von unserem Glory Live Team. Das wird wieder eine starke Zeit. Seid einfach, wenn irgend möglich, live mit dabei. Wenn du weiter weg wohnst, gibt es natürlich für alle Abonnenten und Schüler auch wieder den Livestream. Und das Gleiche gilt auch für unsere Schule. Nächsten Donnerstag, 19.30 Uhr, wieder hier im Zentrum für alle Glory Live Schüler. Das Beste ist immer live dabei zu sein, oder? Halleluja, was meint ihr? Halleluja, da hörst du es. Halleluja. Also, wenn du die Möglichkeit hast, sei live dabei. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, weil du weiter weg wohnst und wie auch immer, dann vertrau darauf, dass du alles bekommst, auch online über den Livestream. Du kannst dich online auch anmelden noch für die Schule, wenn du noch nicht angemeldet bist, und dann bist du ab 1.7. wieder voll dabei. Außerdem gibt es das Gebet für die Kranken, die Gebet, Beratung und Gebet, die erweiterten Zeiten, die kannst du auch sehen. Ich glaube, da haben wir auch die Folie, die Zeiten, Beratung und Gebet. Du kannst an besuchsdienst@glorylife.de schreiben für Heilungsgebet. Und es gibt auch immer noch die Worte der Ermutigung auf unserem Glory Life TV YouTube-Kanal und auf unserer Facebook-Seite an den Tagen, wo wir keine Live-Veranstaltung haben. Und ansonsten alle anderen Infos findest du in unserem Aufbruch oder natürlich auf unserer Website, über unser Gemeindetelefon zu erfragen, und dann hast du alles, was du brauchst. Halleluja. Jetzt segnen wir noch die Sammlung, streckt einfach eure Hand aus, auch alle, die am Livestream sein, nehmt es einfach mit in Anspruch. Danke, Vater, für jeden, der gegeben hat, weil es gilt für dich. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, und er sagt, wer sät, wer gibt, dem wird gegeben werden. Wer in einen guten Boden sät, der wird empfangen, und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Halleluja. Wer seinen Zehnten in das Vorratshaus Gottes gibt, dem wird der Fresser bedroht werden und die Schleusen des Himmels über ihm geöffnet, und die Versorgung Gottes ist gesichert. Halleluja. Und das nehmen wir in Anspruch, und das sprechen wir dir auch zu in dem Namen Jesu Christi. Jeden, der hier ist, jeden, der über Livestream zuschaut, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt sag noch zu irgendjemandem in deiner Nähe, sag ihm, du bist gesegnet. Im Zeitalter der Gnade zu leben. Gott ist mit dir. Gott ist in dir. Gott ist um dich herum. Gott ist auf dir. Wo immer du hinkommst, bringst du die Herrlichkeit Gottes hin. Du beschleunigst damit die Erfüllung der Verheißungen. Die ganze Erde wird erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Darin bist du unterwegs. Heute, morgen, die ganze Woche und bis zum Tag der Entrückung. Nutz deine Zeit, kauf die Tage aus, weil jetzt ist die Zeit. Die beste Zeit, in der du jemals leben konntest. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Seid mächtig gesegnet. Den besten Abend, kommt gut nach Hause. Die Engel begleiten euch, ihr seid behütet und beschützt. Am Sonntag sehen wir uns, 10 Uhr hier im Zentrum. Amen.